Die Geschichte des Dorfes Sonnenblume. In einem kleinen Dorf namens Sonnenblume lebten die Menschen. Sie waren friedlich und lebten in Harmonie miteinander. Sie teilten ihre Ressourcen und ihre Freude. Die Sonne schien, die Bäume flüsterten und das Leben war einfach und gut. Eines Tages kam ein Reisender ins Dorf, der sich Geld nannte. Er zeigte den Dorfbewohnern glänzende Münzen und versprach, dass sie mit ihnen Reichtum und Macht erlangen könnten. Einige Dorfbewohner, die das Versprechen der Erleichterung und des Komforts lockend fanden, begannen, die Münzen zu sammeln und zu horten. Sie tauschten ihre Lebensmittel und ihre Zeit gegen die Münzen, und bald bildete sich eine Kluft zwischen denen, die die Münzen besaßen, und denen, die sie nicht hatten. Der Reisende ermutigte die Dorfbewohner, sich gegenseitig zu überbieten und zu konkurrieren. Er nannte es Wettbewerb und versprach, dass die Gewinner noch mehr Münzen bekommen würden. Die Dorfbewohner begannen, sich zu entzweien. Einige nutzten die Münzen, um andere zu benachteiligen und die Kontrolle über die Ressourcen zu übernehmen. Diejenigen, die die Münzen kontrollierten, bauten prächtige Häuser und lebten in Luxus, während andere in Armut und Not lebten. Die Schönheit und Harmonie des Dorfes verblassten. Die Freundschaften zerbrachen und der Neid und die Gier breiteten sich aus wie eine Seuche. Eines Tages kam ein weiser Mann ins Dorf. Er sah die Zerstörung und sprach zu den Dorfbewohnern: Ihr habt vergessen, was wirklich wichtig ist. Ihr habt den wahren Wert des Lebens in der Jagd nach wertlosen Münzen verloren. Der weise Mann erklärte, dass das Geld nur ein Werkzeug der Unterdrückung sei. Er wies darauf hin, dass die wahre Schönheit in der Zusammenarbeit, der Liebe und der Fürsorge füreinander liege. Er sprach von der Wichtigkeit, sich um die Natur zu kümmern und die Harmonie zu bewahren. Er forderte die Dorfbewohner auf, die Münzen abzulehnen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf die Gesundheit ihrer Beziehungen, auf die Pflege der Gemeinschaft und auf die Freude an der Schöpfung. Langsam begannen die Dorfbewohner, die Worte des Weisen zu verstehen. Sie erkannten, dass das wahre Glück nicht im Besitz von Münzen lag, sondern in der Verbundenheit miteinander und mit der Welt um sie herum. Sie begannen, ihre Ressourcen zu teilen, sich gegenseitig zu helfen und die Harmonie im Dorf wiederherzustellen. Sie lernten, dass der wahre Reichtum in der Liebe, im Frieden und in der Gesundheit lag. Das Dorf Sonnenblume erblühte erneut, diesmal mit einem neuen Bewusstsein, dass der wahre Wert des Lebens nicht in dem lag, was man besitzt, sondern in dem, was man gibt. Moral der Geschichte: Die Blindheit des Geldes. Geld wird uns als nützliches Werkzeug verkauft, aber führt immer zu Gier und Ungleichheit, sobald es zum Selbstzweck wird und Gewalt geduldet ist. Der wahre Wert des Lebens, wahres Glück und Erfüllung kommen von Liebe, Freundschaft, Gemeinschaft und der Wertschätzung des Lebens selbst. Die Macht der Wahl. Wir haben die Macht, unsere eigenen Werte zu wählen und unser Leben so zu gestalten, dass es im Einklang mit unseren Idealen steht. Bewusstsein als Schlüssel. Durch Bewusstsein und die Hinterfragung der uns umgebenden Systeme können wir positive Veränderungen bewirken.